28. Abschnitt. Der atlantische Staat als Raubstaat. Die Menschen von Atlantis, das ist die entstandenen Bastarde von Tiermensch und Kindern der Sonne, der Theos, Niederrassigen und Germanen, wurden böse von Jugend auf. Es entstanden durch den germanischen Blutzufluss intelligente rote Bestien. Während der Germane sich weniger den irdischen Gütern als den geistigen Dingen zuwendet, ist es bei dem Niederrassentum umgekehrt. Bei der roten atlantisch-amerikanischen Rasse, der auch das Judentum entstammt, finden wir daher als hervorragendsten Zug Raublust gepaart mit tierischer Grausamkeit und völliger Gewissenlosigkeit. Als die Roten und anderen Farbigen auf Atlantis die Herrschaft an sich gerissen hatten, wurde aus dem Kulturstaat Atlantis ein Räuberstaat, wie in der geschichtlichen Zeit infolge vorwiegend dunklen Blutes Karthager, Phönizien, Rom, England und Frankreich. Die Priester von Sais erzählten dem Plato, dass Atlantis mehrmals Raubzüge nach Osten, nach Europa und nach Griechenland gemacht habe. Irländische Sagen erzählen davon, dass Bewohner einer westwärts gelegenen Insel auch Deutschland schwer bedrängt hätten und von diesen schließlich besiegt worden wären. Von den östlichen Iberern, die sich einer 6000 Jahre alten Vergangenheit rühmten, erzählt der Grieche Strabo, dass sie die ungeheure Wanderung vom Ende der Welt nach Europa gemacht hätten. Es handelt sich um den Einbruch der roten Rasse in Europa. Einer der atlantischen Heerkönige scheint Poseidon gewesen zu sein, von dem die griechische Sage zu berichten weiß. Sein Bild findet man des Öfteren auf uralten Münzen. Dass er auf seinen kühnen Seefahrten überall hinkam, wird dadurch bewiesen, dass man sein Heerzeichen, den Dreizack, in allen Ländern des Mittelmeeres, sogar in Indien und Mexiko findet. Offenbar kämpfte er mit Roten gegen Germanen. Sven Hedin fand sein Zeichen sogar am Lap Noa in Asien. Die gewaltigen Ruinen von Städten in Mittel- und Südamerika und die Mountbuilders Nordamerikas erzählen uns, dass Amerika Atlantis in weit zurückliegender vorgeschichtlicher Zeit ganz ungeheure, meist rote Völkermassen besaß. Siehe Gronaus Buch Amerika. Atlantis besaß nach Plato vor dem Versinken allein 60 Millionen. Es ist aber auch naheliegend und eine Folge natürlicher Entwicklungsverhältnisse, dass diese bei eintretender Überbevölkerung sich in Bewegung setzen mussten und die Erdteile Afrika, Asien und Europa in wilden Raubzügen überfluteten, die mit echt indianischer Grausamkeit unternommen wurden. Wer einigermaßen rassengeschichtlich denken gelernt hat, für den steht fest, dass Züge dieser roten Heere Raub- und Plünderungszüge schlimmster Art gewesen sein müssen und dass die Anführer derselben einen höheren Prozentsatz germanischen Blutes in sich trugen als die große Masse. Germanisches Mischblut hatte auch immer die Führung in den Kämpfen des Niederrassentums gegen die Germanen. Es sei an die Führer der Römer, Mongolen, Hunnen, Tschechen erinnert, die nach Otto Hauser in seinem Buch Politik und Rasse germanische Mischlinge waren. Nun hat uns Beta in seinem Buch Die Erde und unsere Ahnen mit großem Fleiß und großer Gründlichkeit die Beweise dafür erbracht, dass tatsächlich die Atlanta-Amerikaner vernichtende Raubzüge nach Afrika, Asien und Europa machten. Die Fremden kamen zum Teil aus Tarschisch, wozu Thule, Toltekenland, Ufas und Ofis, das Land mit dem Zeichen Schlange, gehörten. Das Land hieß in der Keilschrift Amuru. Die rötlichen, menschenfressenden Mangbattu in Afrika und andere Negerstämme dürften noch als Nachkommen der Eindringlinge zu betrachten sein. Ägypten wurde von den roten Schuften wiederholt schwer heimgesucht. Farbige Wandgemälde in alten ägyptischen Bauten geben die schwarzhaarigen Rothäute farbentreu wieder. Einige Stämme der roten Räuberscharen finden wir in den heutigen Juden und Zigeunern wieder. Beweise dafür sind ausreichend erbracht bei Gunnar Sundgard in seinem Buch Das jüdische Staatsgeheimnis. Wir finden bei Indianern und Juden dieselben Eigenschaften: den zigeunerhaften Wandertrieb, internationale Gesinnung, tierische Grausamkeit, Abneigung gegen körperliche Arbeit, Neigung und Hang zum Stehlen, Rauben und Morden, Unehrlichkeit im Handel, Unsittlichkeit, Menschenfresserei. 50% aller Verbrecher in New York sind Juden. Näheres siehe bei Sundgard Das jüdische Staatsgeheimnis. Nach Beta ging von Nordafrika aus ein Riesenheereszug, dem auch Neger und Asiaten beigemengt waren, über Italien, damals vor der bei dem Einfang des gegenwärtigen Mondes entstehenden Flut noch mit Afrika zusammenhängend, nach Deutschland, das damals ganz Europa umfasste. Niedergebrannte Wälder und Städte kündeten, dass das wilde Heer der Azteken Atlanta auf dem Kriegsfahrt sei. Die waldlosen Stellen Italiens führt Beda noch darauf zurück. Wer den tierisch grausamen, heimtückischen Charakter der Indianer, ihre Mord- und Raublust kennt, kann sich eine schwache Vorstellung davon machen, wie die wilden Scharen der Azteken Atlanta in Deutschland gehaust haben mögen. Furcht, Grauen und Entsetzen ging von den wilden Hebräer-Aztekenscharen einher, deren Totem, also das Stammes- und Heereszeichen, der Drache und die Schlange waren, die beide in der Bibel erwähnt werden, siehe Johannes-Offenbarung und Paradiesesbericht. Heute noch spricht die Sage vom wilden Heer dieser Bestien, wie sie in den uralten sibyllinischen Büchern genannt werden. Sie hausten noch schauerlicher als ihre Vettern, die Hunnen und Mongolen. Wälder und Häuser gingen in Flammen auf, Frauen und Mädchen wurden von ihnen vergewaltigt, wie heute noch blondgelockte Kinder nach altem indianisch-mexikanisch-hebräischen Opferritus geopfert, gefressen oder lebendig als Brandopfer verbrannt, und zwar dem indianischen Gott Jehova, Teufel zu ehren, um nach ihrem uralten Aberglauben langes Leben und gutes irdisches Wohlergehen zu erhalten. Auf dass dir's wohlergehe und du lange lebst auf Erden, 1. Mose 11, 20. Das Hauptkennzeichen dieser Atlanta-Hebräer waren blutige Menschenopfer und Menschenfresserei, ihre menschlichen Zeremonien roh und grausam, ihre sogenannten Opfermahlzeiten und Opferschmäuse grauenhafte Menschenfresserei, wie heute noch in ihren Geheimbünden in Amerika, Afrika und Asien. In Mecklenburg sind die Schreckenszeiten, welche die weiße Rasse, die Angelois oder Engel, die Angeln der Bibel, unter der Herrschaft der Atlanta-Hebräer durchzumachen hatten, noch in Erinnerung. Ein uraltes Lied im Harz singt noch von dem wilden, roten, indianisch-hebräischen Jäger. Um deine Berge weht ein Sang, der Sturmwind selbst ist sein Träger, er saust und braust von einem wilden Jäger, gewaltig, grauenvoll wie Donnerklang. Dort war vielleicht auch die große Befreiungsschlacht beim Birken- oder Birnbaum, von der die leninsche Prophezeiung erzählt, unter Führung des deutschen Königs Michael, des Erzengels der Bibel, der die Atlanta-Indianer mit ihren Heereszeichen Stern, Drachen und Schlange aus Deutschland austrieb. Der schreckliche Befreiungskampf der Engel, der Angelois der Bibel, also der Germanen, aus der Herrschaft des Satans, der Atlanta-Hebräer, muss jahrelang gedauert haben. Siehe hierzu auch Abschnitt 34. Die Entstehungskämpfe waren in der Hauptsache in Norddeutschland. Die Hauptfestung der Hebräer war die in der deutschen Vorgeschichte so überaus wichtige Stadt Goslar. Als Hauptkämpfer gegen die Schlange werden genannt Georg, Michael, Orion oder Aria und Feridus. Georgs und Michaels Andenken leben in St. Georg und St. Michael weiter. Die Bilder mit ihrem Kampf gegen den Drachen sind allgemein bekannt.